Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere aktuellen Themen. Axel Knörig weist auf Förderanträge hin, Themenabende zu ADHS und HSG holt souveränen Auswärtssieg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der heimische Bundestagsabgeordnete Axel Knörig weist darauf hin, dass bis zum 31. März Förderanträge für Klimaschutzprojekte gestellt werden können. Diese sollen soziale, kulturelle und öffentliche Einrichtungen bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen. Im vergangenen Jahr wurden 12 Projekte aus dem Wahlkreis Diepholz-Nienburg mit fast 450.000 Euro gefördert. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg bietet heute einen Infoabend zum Thema ADHS an. Die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist keine Krankheit, die man eindeutig nachweisen kann. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Fachkräfte und Interessierte. Weiteres zum Inhalt verrät Lutz Sommerfeld vom FSB. Da geht es in diesem Vortrag in der Lebensspanne vom Kind bis zum Erwachsenen. Also da geht es auch darum, wie kann man diese Krankheit halt erkennen. Es geht um Symptome und auch um Ursachen. Ja, wir haben als Referentin Frau Karin Lang, die ist Psychotherapeutin aus Bremen, ganz aktiv auch als Dozentin vom NIVT, die Norddeutsches Institut für Verhaltenstherapie. Und die haben wir engagiert, damit sie an dem Abend referieren kann. Beginn ist heute um 19.30 Uhr im Scheunenviertel in Esdorf. Am Dienstag, den 26. Januar, findet um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Küsterhauses Steimke eine öffentliche Sitzung der Gemeinde Steimke statt. Die Mitglieder sprechen dann über den Straßen- sowie Glasfaserausbau in der Gemeinde Steimke. In diesem Rahmen sollen die aktuellen Planungen vorgestellt werden. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Oberligamannschaft der HSG Nienburg holte am Wochenende einen souveränen Auswärtssieg. In Lehrte gelang Schwarz-Rot 31:23. Selbst Trainer Dirk Pauling war von der Höhe dieses Erfolgs überrascht. Mit dem Ergebnis, mit 7 Toren in Lehrte, das war schon nicht zu erwarten und hervorragende Leistung. Ich bin super zufrieden, die Jungs haben alles rausgeholt. Trotz des Handicaps, dass Libby sich da verletzt hat am Montag und Daniel auch nicht zu 100% fit war, haben wir das hervorragend gemacht. Und das macht natürlich Mut jetzt für die nächsten Spiele, dass wir da jetzt wieder mehr Selbstvertrauen haben und richtig Gas geben können. Die HSG Nienburg rutscht dank dieser 2 Punkte in der Tabelle wieder an Hameln vorbei auf Rang 5. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.